Jetzt seid ihr ja schon super aktiviert. Am Ende meiner Stunde wird es auch noch eine kleine Aktivierung geben. Halleluja, es wird nicht langweilig bei uns. Genau, kommt rein, alle, die noch draußen sind. Nehmt eure Plätze ein. Halleluja, wie Georg schon angekündigt hat, möchte ich eine weitere Stunde über die Autorität euch lehren, die wir als Söhne Gottes bekommen haben. Halleluja. Mächtige Söhne Gottes, die ausgerüstet worden sind mit Autorität. Und ich glaube, dass es eine ganz wichtige Sache in dieser Zeit ist, dass wir Autorität bekommen haben. Halleluja. Seid ihr dabei? Genau. Hallo, hallo. Wir machen weiter. Genau. Und als kleine. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema. Wir hatten jetzt am Sonntag ja dieses starke Thema auch und diesen Satz, den Gott Georg gesagt hat, was ein wacher Geist, mit einem wachen Geist können wir unendlich weit gehen. Ist alles möglich ungefähr mit einem wachen Geist. Und ich glaube, wir brauchen einen wachen Geist, um in der Autorität Gottes leben zu können. Und ich glaube, die Wachheit bewirkt wiederum, dass wir ja, in starker Weise Autorität leben. Und ich glaube, ja, dass Gott wirklich möchte, dass es ein Lebensstil wird von uns. Dass wir wirklich dieses Leben in Autorität, wo wir Autorität ausüben, wo wir nicht einfach dem Feind alles erlauben, was ihm so einfällt in unserem Leben, dass wir das als Lebensstil einfach ja, übernehmen und da reinwachsen und wie gesagt nicht zu allem Ja und Amen sagen, was der Feind schickt, weil der Feind schickt auch Sachen. Ja, das meiste schenkt Gott, Halleluja, ist ein gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, Epheser 1,3, und wir genießen diese Segnung und wir lieben diese Segnung, aber es gibt auch Dinge, die vom Feind geschickt werden, und das ist eine Segnung vom Himmel, dass wir Autorität darüber bekommen haben, dass wir sagen können, wirklich nicht mit mir. Weil ich bin ein Sohn Gottes, der mit Autorität gesegnet worden ist. Es ist ein Geschenk des Himmels, dass er uns Autorität gegeben hat. Weißt du, nicht auszudenken, keine Autorität zu haben. Die Welt hat natürlich in der geistlichen Welt, also manche sind irgendwie vielleicht geistlich unterwegs, aber Autorität, wahre Autorität, haben nur die Söhne Gottes. Weil wir haben den, der die ganze Welt zusammenhält und der das ganze Universum zusammenhält. Und der lebt in uns. Sag mal zu deinem Nachbarn, der lebt in dir. Halleluja. Und wir haben eine wunderbare Bibelstelle in Lukas 11, 19. Und da sagt Jesus, siehe, ich habe euch die Macht oder die Vollmacht oder die Autorität gegeben auf Schlangen und, ja, Lukas 10, 19, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts wird euch schaden. Halleluja, sag mal, ich habe die ganze Kraft, die ganze Autorität bekommen, über die ganze Kraft des Feindes zu herrschen, und nichts wird mir schaden. Halleluja. Darauf stehen wir, auf dieser Verheißung. Ja, wir haben, der Feind hat auch gewisse Kraft, auch eine gewisse Macht, aber er hat uns Autorität gegeben. Das ist wie ein Polizist, ja, ein Polizist ohne seine Uniform, wenn der sich irgendwo hinstellt, ja, der wird einfach überfahren, ja. Das ist so. Aber zieh einem Polizisten seine Uniform an und der macht so, dann wirst du dich sehr hüten, diesen Mann zu überfahren, denn du wirst ziemlich einen Ärger bekommen. Und so haben wir als Söhne Gottes wie eine Uniform bekommen, als wir Jesus angenommen haben. Du hast eine Uniform in der geistlichen Welt an. Und darauf steht Sohn Gottes. Darauf steht Gerechtigkeit. Darauf steht erlöst durch das Blut des Lammes. Wow, Halleluja, unantastbar. An den darf ich mich nicht dran wagen, weil dann kriege ich echt Ärger. Halleluja. Aber an uns ist es, wir müssen auch diese Autorität ausüben. Ja, also es ist wichtig, dass wir wissen, wir haben diese Uniform an. Du hast diese Uniform in der geistlichen Welt. Ich erinnere mich gerade an eine Geschichte, wo, ich glaube, eine Hexe war das. Und die hat auch die Leute verflucht und so weiter. Und sie hat später, als sie dann Christ wurde, gesagt, ich habe auch Kinder verflucht, aber Kinder, also schon Kinder, die getauft waren, ja, also wir sagen gesegnet waren, an die konnte ich schon kaum ran. Schon das hatte eine Power in der geistlichen Welt. Und was, wenn du diese Uniform von Gott bekommen hast, als du Ja gesagt hast zu Jesus? Halleluja. Du brauchst dich nicht fürchten vor dem Feind. Das ist wichtig. Wir haben keine Angst vor dem Feind, weil hier steht ja, und wir nehmen sein Wort ernst, wir stehen fest darauf, nichts wird uns schaden. Nichts wird uns schaden an seinen Schlichen. Und es ist halt wichtig, dass wir diese Wachheit, von der wir es am Sonntag haben, dass wir wirklich in wach sind. Wach. Halleluja. Ich bin wach. Bist du wach? Bist du wach? Bist du wach? Bist du wach? Frag mal deinen Nachbarn, ob er wach ist. Frag mal deinen Nachbarn, bist du wach? Seid ihr wach am Livestream? Wach, dass der Feind nicht alles über uns drüber braten kann. Dass er nicht alles machen kann mit uns, was er so vorhat. Dafür braucht es Wachheit. Wir sind nicht ängstlich. Ja, wir sind nicht ängstlich. Was macht der Feind schon wieder? Hilfe, jetzt muss ich auch noch wach sein. Nein, wir sind einfach wach. Wir sind nicht gestresst wach. Wir sind nicht ängstlich wach. Wir sind einfach wach. Wir sind einfach wach. Halleluja. Und wir merken, und darauf können wir auch bitten, wir merken, wenn der Feind irgendwas wieder ausheckt. Und wir können auch bitten, Herr, lass mich spüren, wenn da irgendwas im Busch ist, dass ich es nicht verpenne letztlich, sondern dass ich gleich, wenn ich im Geist wie so ein Gespür habe, irgendwas fühlt sich da komisch an, dass ich gleich sage, nein, im Namen Jesus. Oder ich sehe eine andere Person und merke irgendwie, nehmen wir gleich Autorität und sagen, nein, im Namen Jesus. Ich breche wirklich alle Pläne der Finsternis gegen mich selber, gegen die Ehe, gegen die Familie, gegen die Gesundheit oder gegen eine Person, von der ich vielleicht auch weiß, sie geht vielleicht durch eine heiße Zeit oder so. Ich sage nein, die Pläne der Finsternis kommen weder in meinem Leben zustande, noch im Leben derer, für die ich gesetzt bin, für die ich in der Familie natürlich sowieso, aber auch hier, für die ich Verantwortung habe. Nein, Halleluja, weil ich habe Autorität bekommen. Und unser Gebet und unser Sprechen hat Macht. Halleluja, es hat Macht. Es hat Macht. Wir brauchen, Gott möchte, dass wir uns wirklich ein Bewusstsein unserer Autorität bauen. Dass unsere Worte nicht irgendwelche dahingesagten Worte sind. Deshalb bete auch immer wieder, Herr, ich bete es immer wieder, lass mich nicht irgendwelche unnützen Worte einfach sagen, sondern dass ich selber an die Autorität meiner Worte denke. Weil wenn du selber irgendeinen Müll dauernd redest, dann wirst du, ist ja so, dann wirst du nicht mehr an die Autorität deiner Worte glauben, weil da kommt ja so viel Mist raus. Aber wir können den Heiligen Geist bitten, keine Verdammnis, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, sondern du nimmst das Blut Jesu, sag, Herr, vergib mir, wo ich unnützes Zeug geredet habe und so irgendwie mir der Autorität meiner eigenen Worte gar nicht bewusst bin. Aber wir können gleichzeitig sagen, Herr, gib mir diese Sensibilität einfach, dass ich echt schweige, wenn es zu schweigen gilt und nicht unnützes Zeug rede. Einfach oder Unglauben, Zweifel, Befürchtung dauernd. Oder wenn du dann überführt wirst, mein Geist gleich sagst, oh sorry, es tut mir leid. Es tut mir leid, weil ich möchte, dass meine Worte Autorität haben in der unsichtbaren Welt. Weil dafür sind wir geschaffen, dafür sind wir gemacht, dass unsere Worte Autorität haben und dass sie wirklich durchschneiden. Halleluja. Und Mark und Bein sind Richter, Herzen und Gesinnung. Hebräer 4, 12. Genau. Hier in Epheser 6,12 können wir auch lesen, wogegen ist unser Kampf gerichtet? Schreibt Paulus, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, die aus Fleisch und Blut sind. Wusstest du das? Unser Kampf geht nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Da ging es unser Kampf. Also ganz wichtig, dein Kampf geht nicht gegen deinen Nachbarn rechterseits oder irgendjemand an deiner Arbeit, geht nicht gegen deinen Chef, sondern was dahinter ist. Ja? Wir gucken dahinter, was nicht heißt, wir suchen überall Dämonen, ja? Und suchen überall Hilfe, wo stimmt was nicht und wo sind überall Geister. Aber wenn sich das zum Beispiel zeigt, ja, ständige Krankheiten, ständige oder Zwangsgedanken, du musst einfach ständig zwanghaft irgendwas denken, dann ist es nicht Gott, ja. Also es sei denn, du denkst da und Jesus, Jesus, ich liebe dich. Also das ist total Gott. Ja, also weiter, nicht im Namen Jesus binden, sondern wo du selber merkst, du bist gequält, unreine Gedanken oder wie gesagt Zwangsgedanken, musst du irgendwie das machen oder solltest die Brücke runterspringen oder was auch immer. Ja, nimmst du Autorität und sagst Nein in dem Namen Jesus. Wenn einer die Brücke runterspringt, dann kannst du ja, Feind, Teufel, die Brücke runterspringen, aber ich bleibe oben. Sei denn mit einem Bungee-Seil. Bungee-Jumping. Muss jetzt nicht sein. Halleluja. Also was wiederkehrt an Zwangsgedanken, Panikattacken. Ja, sieht es nicht im Natürlichen alles. Es ist ganz wichtig, dass wir Sachen, die sind oder ständige Streitereien in der Familie. Ja, ständig gibt es wegen irgendetwas Streit oder ja, Kämpfe. Einfach sieht es nicht natürlich, sondern da ist was dahinter, was den Frieden in deiner Familie stören möchte. Und dann hast du Autorität und kannst sagen, nein, ich binde diese Streitgeister zum Beispiel in meiner Familie. Das, wir haben Autorität. Halleluja. Wir müssen es nicht dulden. Also ich weiß, ich werde gerade dran erinnern, eine Familienangehörige hat mir immer wieder damals gesagt, du hast ja noch kein Kind. Und das hat mich schon getroffen, habe ich gemerkt einfach. Und dann habe ich einfach diesen Geist gebunden und habe gesagt, und das hört jetzt auf, dass diese Person mich ständig danach fragt einfach. Ne? Und ab dem Zeitpunkt, als ich gesagt habe, so, und das hört jetzt auf, hat diese Person mich nie wieder gefragt. Es war ein Geist, der mich ärgern wollte. Ne? Und so hast du Autorität, ja, ohne gegen diese Person zu gehen. Du liebst die Menschen, ja? Du liebst die Menschen. Du liebst die Menschen. Aber wenn was Dummes aus ihrem Mund rauskommt, einfach der Feind rauskommt, und es ist einfach manchmal so, dann sagst du Nein. Im Namen Jesu, ich dulde das nicht. Und du wirst erleben, es braucht diese Entschiedenheit, ja. Wenn du es einfach so sagst, oh Herr, ich würde mir echt wünschen, dass das nicht mehr passiert in meinem Leben, sage ich dir, es wird nichts passieren. Weil der Herr ist ja nicht dahinter. Das ist ja nicht der Herr, sondern das ist der Feind, dem du sagen musst, nein. Oder wie das ständige Ehe, wegen den Finanzen gibt es Ärger, ja. Ich sage nicht, dass man nicht im Natürlichen auch darüber sprechen sollte, definitiv. Aber wenn du das gemacht hast und immer an diesem Punkt oder immer in diesem Punkt der Kindererziehung oder so, gibt es Ärger, dann nimm doch mal, wenn dein Mann gläubig ist, nimm doch mal zusammen Autorität und sag jetzt echt, wir lassen nicht mehr unsere Ehe ständig mit dieser Erziehungsfrage, wo wir uneins werden, durcheinander bringen. Das muss ja nicht sein, ne? Oder? Halleluja. Da macht ihr euch eins und sagt im Namen Jesus, nein, Schluss mit der Uneinheit. Wenn du einen nichtgläubigen Mann hast oder Frau, dann hast du auch Autorität, auf jeden Fall. Dann nimmst du einfach Autorität und sagst, nein, nicht mehr in meiner Familie, sondern hier. Du sagst, was zu Hause zum Beispiel bei dir für eine Atmosphäre herrscht. Halleluja. Liebe, wie wär's damit? Atmosphäre der Liebe, Atmosphäre des Friedens, der Freundlichkeit. Freundlichkeit. In eurer Familie begegne man sich freundlich. Wenn als Ehepaar freundlich, das Freundlichkeit untereinander in der Familie ist Freundlichkeit und nicht ständig, man wirft sich irgendwas vor oder die Fehler vorhalten oder so, sondern das Freundlichkeit, du setzt die Atmosphäre in deiner Ehe, in deiner Familie. Halleluja! Was nicht heißt, wir manipulieren Menschen, wir bestimmen über ihren Willen, das machen wir natürlich nicht. Wir bestimmen nur die geistliche Atmosphäre und damit über die Geister, die in diesem Luftraum auch noch sind, leider. Jesus hat sie alle besiegt, das ist das Wichtige, das ist ist die Wahrheit. Er hat am Kreuz alle Mächte besiegt. Und auf diesem Sieg stehen wir. Das muss uns bewusst sein. Das ist die Grundlage all unserer Autorität. Wir haben, weil er die Autorität genommen hat, weil er diesen Preis bezahlt hat und ja, sich hat kreuzigen lassen, sogar ja, auf dem Terrain des Feindes mit dem Feind gekämpft hat, diese 3 Tage, und den Feind besiegt hat, auferstanden ist, haben wir die Autorität. Halleluja. Du hast Autorität. Sag mal, ich habe Autorität, weil Jesus mir die Autorität erkauft hat. Halleluja. Bist du froh? Oh, Jesus, wie wunderbar bist du. Oh, Halleluja. Er hat uns die Autorität gegeben. Halleluja. Und wie gesagt, wir bauen uns ein Bewusstsein. Bau dir wirklich ein Bewusstsein. Mach es möglichst dann, wenn nicht schon was echt Heftiges in deinem Leben ist. Mach es möglichst dann, wenn noch nicht eine heftige Diagnose dich getroffen hat oder was weiß ich, irgendwas Heftiges. Je früher du das machst, umso stärker ist dein Stand, wenn irgendwie klopfen möchte. Deshalb lass die Tage nicht vergehen, sondern bau dir dieses Fundament. Mach dir deine Gerechtigkeit bewusst. Mach dir bewusst das Erlösungswerk, was Jesus für dich erkauft hat. Mach es dir bewusst. Er hat es für dich getan. Sonst wären wir wie dieser Bettler, ja? Es gibt immer wieder solche Geschichten und sie sind wahr sogar, dass es Bettler gibt, die sterben an Hunger irgendwo auf der Straße, aber sie haben doch eine Matratze unter sich. Und dann schneidest du die Matratze auf und dann ist in dieser Matratze ein Schatz von 100.000 Euro. Und dieser Bettler hätte im ersten Hotel der Stadt leben können, wenn er gewusst hätte, was in seiner Matratze ist. Das heißt, ich denke, er hat es gewusst, aber wenn er es genommen hätte. Und genauso lass uns sein. Weißt du, wir haben nicht nur 100.000 Euro in der Matratze, wir haben Fantastilliarden und weißt du, du hast so viel in deiner Matratze, was Gott dir geschenkt hat, in deinem Inneren hineinbekommen, was so ein großer Schatz ist, wo Gott einfach möchte, erforsch mal diesen Schatz, damit du nicht diesen ja, Mächten der Finsternis ratlos gegenüberstehst und machtlos oder ohnmächtig, oh, ich bin völlig ohnmächtig und ich sage dich nicht, dass man sich seelisch mal so fühlt, dass du dich seelisch mal ohnmächtig fühlst, wenn irgendwas ist, ist klar und da gibt es auch keine Verdammnis. Aber nachdem du dich rappel aufgerappelt hast, wenn irgendwas ist, dann sagst du Halleluja und ich habe Autorität bekommen. Und ich bin nicht ohnmächtig, sondern ich bin vollmächtig. Nicht ohne Macht, sondern voll Macht. Ich habe die volle Macht bekommen. Ich habe die volle Macht über den Feind. Ich habe die volle Macht, wenn Symptome an meinen Körper rankommen, zu sagen, nein, nicht mit mir. Ich habe die volle Macht darüber bekommen. Du hast die volle Autorität bekommen. Wenn, wie gesagt, Gedanken in der Seele dich die Gedanken quälen, du hast die volle Macht zu sagen, nein, schweig und verstumme. Wie Jesus zum Sturm gesagt hat, schweig und verstumme. Und der See war glatt. Halleluja. Der See war glatt, er war spiegelglatt und die gleiche Autorität, die in Jesus war, als er auf dieser Erde war, ist in dir. Es ist kein Unterschied zwischen der Autorität, mit der er unterwegs war und der Autorität, die er uns als sein Sohn übertragen hat. Und das sehen wir auch ganz, ganz wunderbar. Guck mal gerade in Matthäus 28. Ganz am Ende sehen wir das. Genau, wir sehen es. Halleluja. Matthäus 28, 18. Da hat Jesus gesagt, mir ist alle Macht, alle Autorität gegeben im Himmel und auf der Erde. Und dann sagt er, darum geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch gelehrt habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und was echt so stark ist, zu diesem Zeitpunkt, als er das sagte, hatte er das ganze Werk vollbracht. Er war gestorben, er war hinabgestiegen in das Totenreich, er hat den Feind besiegt, er war auferstanden, er war schon aufgefahren zum Vater, wieder runtergekommen zu den Söhnen, aber er hatte sich noch nicht gesetzt zur Rechten des Vaters, als er diesen Befehl gegeben hat. Er sagt ihnen, mir ist alle Macht gegeben und weil mir alle Macht gegeben ist, und ich jetzt zum Vater gebe, darum geht ihr jetzt hin. Und wie geht ihr jetzt hin? In der gleichen Macht, die mir gegeben worden ist, in der gleichen Autorität, die ich bekommen habe, geht ihr jetzt hin und macht die Nationen zu Jüngern. In der gleichen Autorität, in der gleichen Vollmacht, in der gleichen Macht. Halleluja. Er hat uns die gleiche Macht gegeben. Danke, Herr, um alle Nationen zu Jüngern zu machen, um sie zu taufen. Und bald haben wir wieder eine Taufe am 28. Um sie zu lehren. All diese Vollmacht hat er uns gegeben. Halleluja. Damit nicht der Feind und Versagen und Bedauern und was auch immer über uns herrscht. Sondern und was auch immer der Feind an Lügen gesagt hat, sondern damit einzig und allein Gott uns beherrscht, über uns herrscht und Gott durch uns herrscht. Und damit wir wirklich dieses Potenzial, das er in uns hineingelegt hat, und es ist so gewaltig, dieses Potenzial, damit wir das hier auf dieser Erde ausleben können. Denn wir werden es nicht ausleben. Ich verspreche es dir, wenn wir nicht die Autorität ergreifen. Da kommt dir ein blöder Gedanke, ach, du bist ja viel zu alt, komm, setz dich zur Ruhe. Du hast alles Pulver verschossen, komm jetzt, gib klein bei oder so. Oder kommt irgendein Symptom, ah, mal wie meine Oma und die ist dran gestorben. Ja. Da sagst du dann, nein, im Namen Jesus, ich bin frei von der Väter, Mütter, Oma, Opa vererbten Lebensweise. In Jesu Namen. Und was, woran sie vielleicht gestorben ist, daran werde ich sicher nicht sterben. Halleluja. Halleluja. Das ist so wichtig, dass wir nicht alles, was so kommt, weil oh ja, die Gedanken fliegen so rum, ich kann auch nichts machen. Ich denke halt. Aber nicht alle Gedanken, die so kommen, sind von dir. Sondern, wie gesagt, es gibt einen Fürsten, der diesen Luftraum beherrschen möchte, wenn er nicht Söhne findet, die sagen, nee, nicht bei mir. Aber wenn er Söhne findet, die sagen nicht bei mir, deine blöden unreinen Gedanken, deine blöden, was weiß ich, Versagensängste, oh, bald stirbst du, bald, egal was, weißt du, was er dir sagen möchte. Nein! Was steht in Johannes 10,10? Da kannst du immer sehen, was sind Gedanken Gottes, was sind Gedanken des Teufels. Der Dieb kommt nur, sagt Jesus, um zu stehlen, zu schlachten oder zu verderben. Also da wissen wir schon, Gedanken, die dich bestehlen wollen, dir dein Erbe wegnehmen wollen, dir sagen, was du alles nicht kannst, was alles unmöglich ist und so weiter, können schon mal nicht von Gott sein. Ja? Schlachten, ja, was weiß ich, was einen Unfall haben oder ja, was ihm alles so einfällt. Wenn du in das Flugzeug steigst, dann wird es abstürzen. Ja, ja, genau. Das, alle möglichen Sachen. Ne? Und oder verderben. Ja, du wirst nicht deine volle Lebenszahl erreichen. Alle diese Sachen sind nicht von Gott. Jesus sagt, ich aber, sag mal, ich aber, bin gekommen, um ihnen Leben zu geben. Und zwar Leben im Überfluss. Leben im Überfluss. Und ich sage dir, alle Gedanken, die zum Leben im Überfluss beitragen, das sind Gedanken Gottes. Und die nimmst du und sagst, ja, diese Gedanken nehme ich. Diese Empfindungen nehme ich. Diese neuen Situationen, die sich mir bieten, diese offenen Türen, ja, die nehme ich. Alles, was Leben ist, Leben ist. Und du kannst Leben von Tod unterscheiden. Das nimmst du. Und alles, was Tod ist, Verderben, was Versagen bringt, Ängste, ja, was alles passieren könnte, kick es in die Tonne und sag, Teufel, nicht mit mir. Wofür hast du Füße bekommen? Um draufzutreten auf den Feind und ihm wirklich zu sagen, nein, nein, sag mal nein. Nein. Weißt du, wir sind wirklich sanftmütige Leute. Und auch ein paar scharfmäßig sind wir auch teilweise. Aber wir haben auch Eigenschaften bekommen vom Löwen. Und der Löwe, der lässt sich nicht gleich von so einer kleinen Maus diktieren, wie es ihm geht, ja. Oder was er zu denken hat oder was er zu erwarten hat vom Leben. Sondern er sagt, boom, und hier bin ich. Halleluja. Ohne Stolz natürlich, wir treten nicht nur auf und sagen, boom, hier sind wir. Aber im Geist sagst du das, vor dem Feind sagst du das. Und sagst, nein. Und ich werde mich nicht mit weniger begnügen, als mit dem Vollen dessen, was Gott für mein Leben geplant hat. Oh, Halleluja. Weißt du, das ist noch so viel, was er tun möchte durch jeden Einzelnen von uns. Das ist so stark, weißt du. Oh. Das ist der Hammer, weil ich sehe vor mir ein solch geballtes Potenzial, an Herrlichkeit, an Kraft, an, boah, was Gott alles noch durch jeden Einzelnen machen wird und machen möchte. Das ist so gewaltig. Aber ich weiß, es gibt einen, der möchte das nicht. Aber der ist schon besiegt. Halleluja, vor dem fürchten wir uns nicht. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein, es gibt ihn. Und der mag uns nicht. Mit dem kannst du dich auch nicht anfreunden. Kannst auch Frieden mit ihm zu schließen, bringt nichts, weil er hält sich nicht an die Abmachung. Aber du hast einen Herrn, der König der Könige und der Herr der Herren ist und der dieses All beherrscht und der lebt in dir und der dir diese Autorität gegeben hat, auf jede Schlange und auf jedes Skorpion zu treten und auf die ganze Kraft, alles, was ich dir entgegenstellen möchte. Und Gott verspricht dir, dass dir nichts schadet. Egal, ob es mal kurzfristig so aussieht. Du stehst drauf, mir wird nichts schaden. Und alles, was der Feind zum Bösen dachte oder wo er mich vielleicht mal kurzzeitig bestohlen hat, ich werde das 100-fach, ich werde das 1000-fach wiederbekommen. Oh, Halleluja, alles zurück, alles zurück. Alles zurück, wollen wir das gerade mal machen. Herr, wir nehmen alles, was der Feind uns gestohlen hat. Herr, du sagst 7-fach, nehmen wir es zurück. Wir sagen 100-fach im neuen Bund, Halleluja. 100-fach muss er uns wiedergeben, was er uns gestohlen hat. An Freude, an Liebe, an Zeit, an Kraft, an Gesundheit, an Freunden, an Beziehungen, was auch immer er gestohlen hat. Wir sagen 7-fach zurück, 100-fach zurück. Halleluja, und zwar in diesem Leben, in dieser Zeit kommt alles, alles jetzt, alles zu mir zurück, alles zurück, weil ich bin ein Kind des Höchsten. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Ich bin gewaschen durch das Blut Jesu Christi. Er hat mir vergeben. Ich habe vergeben. Der Feind hat nichts mehr, was er mir entgegenschleudern kann. Halleluja, ich lebe in der Liebe. Und deshalb findet der Feind nichts, womit er mich schachmatt setzen kann, womit er mich aufhalten kann. Nein, ich gehe drüber. Halleluja, wenn ich nicht um den Berg drum gehe, gehe ich drüber. Wenn ich nicht, egal. Aber ich gehe weiter. Ich lasse mir meine Berufung nicht rauben. Weil das ist das Wichtigste in dieser Welt. Das Wichtigste, was du hast, ist die Liebe, die Beziehung zu ihm und die Berufung, die er auf dein Leben gelegt hat. Das ist so was Kostbares. Und letztlich bei allen Angriffen geht es immer darum. Er ist immer an Jesus in dir, an dem, was Jesus durch dich tun möchte, interessiert. Das will er stoppen. Der letztlich, ob irgendein Mensch, der jetzt keine Berufung hat, mehr oder weniger, natürlich will er die auch alle umbringen, das ist logisch. Aber er ist immer an deiner Berufung interessiert. Aber wenn du entschieden bist und sagst, nein, und ich werde meine Berufung ausüben. Halleluja, bis zum letzten Tag meines Lebens. Und ich werde mich nicht stoppen lassen. Und ich werde nicht zulassen, dass ich vorher gestoppt werde, sondern er hat gesagt im Psalm 91, er sättigt mich mit langem Leben. Und ich werde all das ausführen, wozu er mich berufen hat. Ich werde dieses ganze Werk, was durch mich weitergeht, was durch jeden Einzelnen von uns weitergeht, das werde ich zu seiner höchsten Zufriedenheit ausführen. Natürlich in der Kraft des Heiligen Geistes, natürlich nicht in eigener Kraft. Natürlich können wir es überhaupt nicht aus eigener Kraft. Aber in seiner Kraft werden wir diese gewaltige Berufung, die er in uns hineingelegt hat, ausführen. Und keiner wird uns stoppen. Sag mal, keiner wird mich stoppen. Und dreh dich zu deinen Nachbarn, sag, keiner wird dich stoppen. Keiner wird dich stoppen. Halleluja. Bist du entschieden, nicht zuzulassen, deine Berufung zu leben? Jetzt und bis zur Entrückung. Ich glaube, wir werden entrückt, oder? Halleluja. Die Entrückung kommt, aber bis dahin haben wir noch ein starkes Leben. Ja, denk nicht, oh, wenn es doch soweit wäre. Nein, du hast noch echt eine wunderbare Zeit vor dir. Das sind noch Menschen, die auf dich warten. Halleluja. Menschen, die noch das Evangelium durch dich hören müssen. Halleluja. Wirklich, tu diese Befürchtungs, auch YouTubes weg, wo immer nur, oh, die furchtbare Endzeit, bereite dich vor auf das Furchtbarste, was jetzt passiert. Ich sage nicht, dass man sich gar nicht vorbereiten sollte, aber bereite dich vor, mit deinem Herrn eins zu sein und in deiner Berufung zu gehen. Das ist das Allerwichtigste. Weißt du, wenn wir in unserer Berufung gehen, dann ist es der größte Schutz, den wir haben. Auch in der Endzeit. Das ist der größte Schutz, den wir haben. Halleluja. Nicht unsere Keller voll zu kriegen jetzt mit Wasser oder was auch immer. Stromaggregate und so weiter. Sondern das Wichtigste, ich bin nicht dagegen, man kann solche Sachen machen, aber das Wichtigste ist, dass du klarstellst, ich gehe in meine Berufung. Und wenn Hindernisse kommen, dann gebe ich nicht einfach klein bei und sage, ja, geht halt nicht, konnte nicht. Denke, du stehst eines, ich will keinem Angst machen, aber ich sag's mir selber, ich stehe eines Tages vor dem Herrn der Herren und ich werde Rechenschaft geben über mein Leben. Und ob ich dem Feind auf den Leim gegangen bin und mich zurückgezogen habe, weil es einen Anstoß gab, weil jemand mich nicht mochte, weil jemand gesagt hat, boah, kannst du doch nicht, oh, pack doch ein, lass es doch einfach. Nein, oder ob ich gesagt habe, ist mir ganz egal. Ich gehe meine Berufung. Ich werde eines Tages vor dem Herrn der Herren stehen. Und ich bete, dass er sagt, gut gemacht. Du treuer Knecht, du treuer Magd, du treuer Sohn. Dafür leben wir. Dafür leben wir. Dafür lebst du. Halleluja. Und ich glaube für jeden, der hier ist, dass Gottes Sohn sagen wird, gut gemacht. Du hast mit deinen Funden gewuchert. Du hast dich nicht zurückschlagen lassen. Als alles in dir quitten wollte, als alles in dir aufhören wollte, hast du gesagt, nein, und ich mach's nicht. Und ich gehe den Weg. Und ich gehe ihn bis ans Ende. Halleluja. Und ich werde den himmlischen Lohn empfangen. Es lohnt sich. Juhu. Es lohnt sich. Amen. Juhu. Danke, Jesus. Wir preisen dich, wir loben dich und wir lieben dich, Herr, von ganzem Herzen. Danke, Jesus. Danke, Herr. Und danke für die Autorität, die du jedem gegeben hast. Und ich segne dich wirklich mit seiner Autorität und damit ein Bewusstsein dir zu bauen, jeden Tag, dass du Autorität hast, auf Schlangen, Skorpione zu treten und die ganze Kraft des Feindes. Und nichts wird dir schaden. Und dein Herr wird sagen, gut gemacht, du treuer Sohn Gottes. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. So gut, ihr Lieben. Das ist so ein wichtiges Wort, wirklich. Interessanterweise habe ich auf dem Herzen, auch jetzt für dieses Wochenende, wir werden ja ein starkes Wochenende vor uns haben, am Samstag zu den Heilungsräumen haben sich so viele Leute angemeldet wie nie zuvor. Wir sind jetzt schon über 90, bald 100 Leute, die bei den Heilungsräumen dabei sind. Also es wird richtig was abgehen und ich habe tatsächlich auf dem Herzen auch am Sonntag noch ein bisschen auch über dieses Thema, und zwar ich werde sprechen über Autorität und Kraft, diese beiden Aspekte. Und das, was Irina jetzt gesagt hat, ist schon ein super Wort. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema für uns ist in dieser Zeit, wirklich zu lernen, in Autorität zu wandeln. Ja? Nicht nur mal hier Autorität wahrzunehmen und mal da Autorität wahrzunehmen, sondern wirklich in Autorität, ich sage sogar als Autorität zu wandeln. Du bist nämlich eine Autorität. Halleluja. Aber ich predige jetzt nicht meine Predigt vom Sonntag. Halleluja. Weißt du, Herr? Sondern jetzt darfst du noch geben heute Abend und den Heiligen Geist fragen. Sagen, Heiliger Geist, was möchtest du, dass ich geben soll? Was möchtest du, dass ich hineinsähe in diesen Boden? Wenn du hier live vor Ort bist, dann kannst du per Verpflichtungserklärung geben oder in bar. Wenn du über Livestream zuschaust, preist den Herrn, der Livestream hat ja wieder funktioniert heute Abend. Also super, dass ihr dabei seid. Dann Überweisung, PayPal oder Kreditkarte kannst du nutzen und dann tu das, was er dir zeigt. Und wir geben die einmal hier vor Ort durch und online kannst du tun, was er dir zeigt online. Und während ihr es tut, gebe ich euch noch kurz zwei Zeugnisse weiter. Starke Sachen, die passieren aus dem Glory House Aachen. Ein erwachsener Sohn einer Glory House Teilnehmerin war bei ihr zu Besuch. Er kam mit mehreren frisch gebrochenen, knöchernen Fingergliedern und war mit einem Schienenverband medizinisch ruhiggestellt worden. Er sollte operiert werden, weil die Bruchstücke verschoben waren, also von den Fingerknochen. Ungut. Nach dem Heilungsgebet der Mutter mit anderen Gliedern des Glory Houses ging die Schwellung der Hand zurück und die Beweglichkeit der gebrochenen Finger im Verband wurde schmerzfrei. Beim Abnehmen des Verbandes durch den Arzt waren dann die Finger wieder voll belastbar, übernatürlich geheilt und das ohne die geplante OP. Halleluja, es ist nicht stark. Preist den Herrn. Halleluja. So gut. Und hier haben wir noch ein Zeugnis auch wieder mal von einer Tierheilung aus einem anderen Glory House für alle Hundefans. Vor kurzem kam mein Sohn um 22 Uhr abends zu mir und teilte mir mit, ich solle auf den kleinen Enkel aufpassen, weil sein Hund derart Bauchschmerzen und Durchfall habe, dass sie in die circa 40 Kilometer entfernte Tierklinik fahren müssen. Weil ich nicht die halbe Nacht opfern wollte, schlug ich vor, zuerst für den Hund zu beten. Um sich vom Babysitting zu drücken. Ich legte meine Hände auf und befahl jeglicher Fehlfunktion, Viren, Bakterien und so weiter in seinen Verdauungsorganen im Namen Jesus zu weichen. Kurze Zeit nach diesem Gebet fing das Tier an, Reis und Karotten zu fressen. Die Beschwerden schienen wie weggeblasen und am nächsten Tag war von seinem Unwohlsein nichts mehr zu spüren. Halleluja. Das ist Autorität. Amen. Man muss sich nicht alles gefallen lassen. So, hier die Nacht um die Ohren schlagen mit den Belgern. Nee, kommt nicht in Frage. Da nehme ich lieber Autorität für den Hund. Halleluja. Preist den Herrn.